Nach Josuas Tode aber fragten die Israeliten Jahwe, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter ziehen, um mit ihnen zu kämpfen? Jahwe sprach, Juda soll hinziehen, ich werde das Land in seine Gewalt geben. Juda aber sprach zu seinem Bruder Simeon, ziehe mit mir hin in meinen Anteil, dass wir die Kanaaniter bekämpfen, so will ich dann auch mit dir in deinen Anteil ziehen. So zog Simeon mit ihm. Und Juda zog hin und Jahwe gab die Kanaaniter und Pheresiter in ihre Gewalt, so dass sie sie bei Beseg schlugen, 10.000 Mann. Und sie stießen auf Adonibeseg bei Beseg, kämpften mit ihm und schlugen die Kanaaniter und Pheresiter. Adonibeseg aber floh und sie jagten ihm nach, ergriffen ihn und hieben ihm die Daumen und die großen Zehen ab. Da sprach Adonibeseg, 70 Könige mit abgehauenen Daumen und großen Zehen lasen unter meinem Tische Brocken auf, wie ich getan habe, so vergilt mir Gott. Sodann brachten sie ihn nach Jerusalem, dort starb er. Die Judäer aber kämpften gegen Jerusalem, nahmen es ein und eroberten es in blutigem Kampf und die Stadt steckten sie in Brand. Danach zogen die Judäer hinab, um die Kanaaniter, die das Gebirge, das Südland und die Niederung bewohnten, zu bekämpfen. Und Juda zog gegen die Kanaaniter, die Hebron bewohnten. Hebron aber hieß früher Kirjat Arba. Und sie besiegten Sesai, Ahiman und Talmai, die Sprösslinge Enaks. Von dort zog er gegen die Bewohner von Debir, Debir aber hieß früher Kirjat Sefer. Und Kaleb verhieß, wer Kirjat Sefer bezwingt und es einnimmt, dem will ich meine Tochter Aksa zum Weibe geben. Da nahm es Othniel, der Sohn des Kenas, der jüngere Bruder Kalebs, ein, und er gab ihm seine Tochter Aksa zum Weibe. Als sie ihm nun zugeführt wurde, reizte er sie an, sie möge von ihrem Vater ein Feld verlangen. Sie glitt vom Esel herab, so dass Kaleb sie fragte, was ist dir? Sie erwiderte ihm, gib mir doch ein Abschiedsgeschenk. Denn du hast mich nach dem dürren Südland vergeben, so gib mir denn Wasserbrunnen. Da gab ihr Kaleb Brunnen in der Höhe und Brunnen in der Niederung. Und die Söhne des Kenitas, des Schwagers Moses, waren mit den Judäern aus der Palmenstadt heraufgezogen nach der Wüste Juda, die am Abhange von Arad liegt, und sie gingen hin und ließen sich bei den Amalekitern nieder. Juda aber zog mit seinem Bruder Simeon und sie besiegten die Kanaaniter, die die Stadt Sephat bewohnten, und vollstreckten den Bann an ihr, daher heißt die Stadt Horma. Und Juda eroberte Gaza und ihr Gebiet und Askalon und ihr Gebiet und Ekron und ihr Gebiet. Und Jahwe war mit Juda, so dass er das Bergland eroberte. Die Bewohner der Ebene nämlich vermochte er nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen besaßen. Und sie verliehen Kaleb Hebron, wie Mose geboten hatte, und er vertrieb von dort die drei Sprösslinge Enaks. Aber die Jebusiter, die Bewohner Jerusalems, vermochten die Judäer nicht zu vertreiben. So blieben die Jebusiter bei den Judäern in Jerusalem wohnen bis auf den heutigen Tag. Die Söhne Josefs aber zogen ihrerseits hinauf gegen Bethel, und Jahwe war mit ihnen. Und die Söhne Josefs ließen Bethel auskundschaften, die Stadt hieß jedoch früher Luz. Da sahen die Spione einen Mann, der zur Stadt herauskam. Zudem sagten sie, zeige uns doch, wo wir in die Stadt eindringen können, so werden wir dir Gutes erweisen. Da zeigte er ihnen, wo sie in die Stadt eindringen konnten, und sie eroberten die Stadt in blutigem Kampfe, den Mann aber und sein ganzes Geschlecht ließen sie abziehen. Der Mann zog ins Land der Hethiter, erbaute eine Stadt und nannte sie Luz, so heißt sie bis auf den heutigen Tag. Und Manasse vertrieb nicht die Bewohner von Beth-Shan und den zugehörigen Ortschaften, Tanach und den zugehörigen Ortschaften, die Bewohner von Dor und den zugehörigen Ortschaften, die Bewohner von Jiblim und den zugehörigen Ortschaften und die Bewohner von Megiddo und den zugehörigen Ortschaften. So gelang es den Kanaanitern, in dieser Gegend wohnen zu bleiben. Als aber Israel erstarkt war, machte es die Kanaaniter frontpflichtig, zu vertreiben aber. Vermochte es sie nicht. Ephraim vertrieb nicht die Kanaaniter, die in Geser wohnten, so blieben die Kanaaniter in seiner Mitte in Geser wohnen. Sebulon vertrieb nicht die Bewohner von Kitron und die Bewohner von Naalol, so blieben die Kanaaniter in seiner Mitte wohnen und wurden schließlich frontpflichtig. Asser vertrieb nicht die Bewohner von Akko und die Bewohner von Sidon, ferner Alab, Achsib, Helba, Afik und Rehob. So wohnten die Assyriten inmitten der Kanaaniter, die das Land inne hatten, weil sie sie nicht vertreiben konnten. Naphtali vertrieb nicht die Bewohner von Beth-Semes und die Bewohner von Beth-Anath. So wohnte er inmitten der Kanaaniter, die das Land innehatten, aber die Bewohner von Beth-Semes und Beth-Anath wurden ihnen frontpflichtig. Die Amoriter aber drängten die Daniten auf das Gebirge und ließen sie nicht in die Ebene herabsteigen. So gelang es den Amoritern, in Haheres, in Ayalon und in Salbim wohnen zu bleiben. Als ihnen aber das Haus Josefs überlegen war, wurden sie frontpflichtig. Und das Gebiet der Edomiter erstreckte sich von der Skorpionenstiege bis Sela und weiter hinauf.